Deutschlandfunk Kultur Tonart. Gestern ging in Bremen die 14. Ausgabe der Jazz Ahead zu Ende. Eine international bedeutende Fachmesse mit einem riesigen Programm. Rund 100 Konzerte und Showcases an 4 Tagen sind da zu erleben. Nun wollen wir natürlich gerne auf die vergangenen Tage noch einmal zurückblicken hier in der Tonart. Und im Studio ist jetzt unser Jazzredakteur Matthias Wegner, der die letzten 4 Tage in Bremen mit dabei war. Schönen guten Tag. Hallo, Tag. Matthias Wegner, die Jazz Ahead ist ja offenbar ein Muss für alle Jazzfans, für alle, die irgendwas mit Jazz in Europa zu tun haben. Wenn Sie jetzt auf die vergangenen 4 Tage mal zurückblicken, was hat Sie denn besonders beeindruckt? Ich fand das sehr beeindruckend zu sehen, dass die Jazz Ahead nochmal jünger geworden ist, dass sie auch weiblicher geworden ist und auch nochmal internationaler. Also sie wächst wirklich immer weiter. Mehr Aussteller, mehr Fachbesucher, knallvolle Konzerte, zum Teil kann man gar nicht mehr rein, leider. Mhm. Und egal, wo man in Bremen unterwegs war, man sah und traf immer irgendwo Musiker oder Leute, die irgendwie mit der Jazz Ahead zu tun hatten. Also Bremen war in den letzten 4 Tagen absolut in der Hand des Jazz. Das war schon sehr beeindruckend. Und das ist ja besonders interessant, weil Bremen gar nicht unbedingt als deutsche Jazzstadt bekannt ist, zumindest nicht den gleichen Rang hat wie Berlin, Köln oder Hamburg. Mhm. Wieso findet die Jazz Ahead eigentlich ausgerechnet in Bremen statt? Ja, das liegt im Grunde an 3 Aktivisten. Das ist zum einen die Messe in Bremen. Das ist der Trompeter Uli Beckerhoff, der in Bremen lebt, und der, ja, man kann sagen, das Multitalent Peter Schulze, Veranstalter, Ex-Redakteur. Ist einfach ein super Team. Die haben das mal sich vor 14 Jahren quasi ausgedacht, mhm, haben jetzt auch mittlerweile eine große Unterstützung von der Bundesregierung und auch von der Stadt Bremen natürlich. Und ich finde es sehr gut, dass nicht alle Sachen eben in Berlin, Hamburg oder Köln stattfinden, die mit Jazz zu tun haben, die eine größere Strahlkraft haben. In diesem Jahr war ja das Partnerland Norwegen. Es gibt immer ein Partnerland, der Jazz Ahead in jedem Jahr. Und Jazzfreunde wissen, norwegischer Jazz hat eine lange Tradition, oft auch einen ganz eigenen Klang. Wie hat sich denn das Land in den weiteren Tagen der Jazz Ahead präsentiert? Sehr gut. Also besonders auratisch ist mir aufgefallen ein kleiner Auftritt der norwegischen Gesangslegende Karin Krog. Die ist mittlerweile 82 Jahre alt. Die hat in den 60er, 70er Jahren schon mit ganz vielen spannenden Afroamerikanern zusammengearbeitet. Eine bezaubernde Dame, die immer noch die Menschen, glaube ich, ziemlich gut im Herzen erreicht. Besonders eindrucksvoll fand ich das Gala-Konzert in der Bremer Glocke am Freitag. Vor allem den ersten Teil mit dem Matthias Eick-Quintett. Das ist ein erstklassiger Trompeter, der aber in den letzten Jahren nochmal einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Auch als Komponist, als Arrangeur, als Bandleader. Und seine aktuelle Musik, die ist sehr poetisch, flächig, schwebend, aber auch immer mit einer großen Klarheit. Das war ganz schön zu sehen. Und dieses neue Projekt, das widmet er seiner Großmutter, die nämlich interessanterweise aus der Stadt Ravensburg stammt. Mhm. Und in seiner Kindheit hat er immer von ihr Ravensburger Puzzle geschickt bekommen. Da war er 5 Jahre, hat er erzählt. 5000 Teile kamen dann eingeflogen. Er war komplett überfordert natürlich. Aber interessanterweise vergleicht er heute seine Musik auch mit einem Puzzle, wie er mir im Interview gesagt hat. Music is so many pieces put together. And if you miss one piece, it's not complete. You need all the pieces, you need all the training, all the praxis, you need to develop technical skills in the instrument, you need to develop improvisational skills and communicative, and also the idea that when you put a puzzle together, you make a picture, and that's what you do with music as well. You make pictures. Ja, es geht also in der Musik wie bei einem Puzzle auch darum, viele verschiedene Teile zusammenzuführen, um ein Bild oder ein Ergebnis zu vollenden. Und wenn ein bestimmtes Teil fehlt, dann ist das Bild eben nicht komplett. Mhm. Und in der Musik bezieht Matthias Eick das zum Beispiel auf die technischen Fähigkeiten am Instrument, aber auch auf die improvisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten, die ja auch sehr wichtig sind und die man beherrschen muss. Und dieses Gala-Konzert, das Sie angesprochen haben, das haben wir von Deutschlandfunk Kultur auch mitgeschnitten und werden es in Kürze senden. Ja, genau. Also da freue ich mich sehr drauf. Am 13. Mai werden wir es ausstrahlen in der Sendung In Konzert. Es war ein sehr tolles, sehr bewegendes, sehr emotional mitreißendes Konzert. Besonders schön die Verschmelzung und auch die Interaktion von Trompete und Geige. Und wir können ja mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Konzert hören. das Matthias Eick Quartett live bei der Jazz Ahead in Bremen. Matthias Wegner, im Rahmen der Jazz Ahead gab es ja auch die German Jazz Expo, bei der sich 8 deutsche Bands einem internationalen Fachpublikum vorgestellt haben. Wie haben sich diese deutschen Bands geschlagen? Wer hat da einen besonders bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen? Die haben sich ziemlich gut geschlagen. Ich habe leider nicht alle 8 Konzerte sehen können, weil das so ein bisschen auch manchmal den Terminkalender überfordert. Standing Ovations gab es unter anderem für eine junge Band aus Köln um die Sängerin Maika Küster, die heißt Der Weise Panda. Ziemlich authentische, sehr persönliche Songs, ein ganz charmantes Auftreten. Also da setze ich tatsächlich auf den nächsten Karriereschritt, der hoffentlich folgen wird. Die sind alle noch so Anfang, Mitte 20, die Musikerinnen und Musiker. Da kann also eine Menge noch entstehen, gilt aber im Grunde für die meisten anderen auch. Also ich habe von den anderen Bands auch ein sehr gutes Feedback bekommen. Und gibt es da noch Bands, die Sie mit nach Hause nehmen, die Sie beeindruckt haben? Ja, unbedingt. Also eine Band möchte ich ganz besonders hervorheben, nämlich die Band Aksham, ein international besetztes Quintett, vorwiegend aus Schweizern und Franzosen. Wichtiger Teil der Band ist die Sängerin Elina Duni. Das ist eine Schweizerin mit albanischer Herkunft, die rund 10 Jahre mit ihrem eigenen Quartett, das auch nach ihr benannt war, nämlich also Elina Duni Quartett, gearbeitet hat und die Jazzwelt begeistert hat. Und diese Band hat sich aufgelöst vor einem Jahr. Mittlerweile ist Duni ganz froh, dass sie auch mal nicht mehr alleine die Bandleaderin ist und sich die Verantwortung mit den anderen Musikern in der Band teilen kann. Was ich merke in diese Band und was mir sehr gefällt, ist diese kollektive Kraft zu finden und gleichzeitig sich stark zu fühlen, wenn man auf der Spot ist, aber wenn man auch in die Schatten ist. Und das ist zwischen Spot und Schatten, also zwischen das Licht und die Schatten, dass diese Kraft wird nie verliert. Und das finde ich sehr schön und das merke ich in alle, wir 5. Wir versuchen alle zusammen zu schnufen und wenn das passiert, es ist wahnsinnig schön und magisch und es ist auch für mich ein schönes Modell. Das sagt also Elina Duni von der Band Aksham, die einen nachhaltigen Eindruck bei der diesjährigen Jazz Ahead in Bremen hinterlassen hat. Vielen Dank an unseren Jazzredakteur Gerne. Matthias Wegner und wir hören hier nochmal Aksham mit einer Vertonung eines Textes von James Joyce und dieser Titel heißt 17.